Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 122 des Gabelbissen Podcasts. Einigen von euch wird sicherlich schon das Thema der heutigen Folge aufgefallen sein und vermutlich werden sich viele dabei gedacht haben, hey, was hat das bitte mit Österreich zu tun? Kann ich im ersten Moment verstehen, dass ihr euch das so denkt, und ich war auch lange Zeit der Meinung, was hat das mit Österreich zu tun? Doch habe ich vor so, naja, 2 bis 3 Jahren herum gelesen, dass eben jenes in Österreich kultiviert wird, und so ist irgendwie die Idee dann entstanden, da möchte ich mal eine eigene Folge darüber machen. Und im Zuge dieser Folge, also während der Recherche, habe ich dann festgestellt, dass eben das heutige Thema sehr, sehr viel mit Österreich zu tun hat. Jetzt möchte ich aber nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Um was geht's heute? Heute möchte ich euch etwas von Safran erzählen. Safran hat, wie bereits eben vorhin angemerkt, wirklich extrem viel mit Österreich zu tun. Wieso und warum? Das erfahrt ihr etwas später. Zunächst einmal schauen wir uns mal Safran an. Was ist denn das eigentlich? Ich denke, ein Faktum wissen wir alle. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt. Also es gibt nichts Teureres als Safran. Man muss sich vorstellen, um 1 Kilogramm Safran, also diese Blütenstempel, zu gewinnen, benötigt man bis zu 200.000 Blüten dieser Krokuspflanze. Und das entspricht einer Anbaufläche von 10.000 Quadratmeter. Also das sind gigantische Zahlen eigentlich für gerade mal 1 Kilogramm Gewürz. Trotz moderner Technik muss man sagen, wird die Ernte nach wie vor mit der Hand gemacht. Also es ist noch immer reine Handarbeit. Im Schnitt kann man sagen, schafft eine Pflückerin, ein Pflücker pro Tag eine Menge von 60 bis 80 Gramm. Also da sieht man, es ist gerechtfertigt, dass dieses Gewürz so teuer ist, weil da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit drinnen und die Ausbeute beim Safran ist, wie wir ja sehen, absolut gering. Natürlich muss man auch dazu sagen, ist der Preis abhängig von der Qualität. Es gibt billigeren und es gibt auch teureren Safran. Man kann in etwa sagen, die Preise beginnen so in unseren Breitengraden, so pro Gramm ab 7 Euro. Nach oben hin natürlich keine Grenze. Da kommt es halt dann stark darauf an, von welcher Region stammt er ab, welche Qualitätsstufe hat er, etc. etc. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, der Safran ist eine Krokusart. Als Gewürz wird bei diesem Krokus der sogenannte Blütenstempel der Pflanze verwendet. Der Safran besitzt, also die Pflanze an sich, viele Ähnlichkeiten mit den uns bekannten Frühlingskrokus, also den man immer schön im Frühling hat, der so schön gelb oder violett blüht, oder es gibt, glaube ich, auch noch andere Farben. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Dieser blüht nicht im Frühling, der blüht nämlich erst im Herbst. Und was beim Safran so bemerkenswert ist, die Blätter, die er hat, die Blüten, also nicht die Blütenblätter, sondern die Blätter, die neben der Blüte in die Höhe kommen, haben auch noch bei tiefen Temperaturen eine satte grüne Farbe. Ja, sogar bei Schnee, also das ist dann im Winter, sieht man den noch immer, wie der mit seinen Blättern aus der Wiese, aus dem Boden ragt. Das ist noch immer grün, obwohl es schon sehr, sehr kalt ist. Verwendet wird der Safran entweder in gemahlener Form oder auch als Fäden. So kann man ihn auch kaufen, entweder gemahlen oder als Faden. Leider, leider muss man sagen, kommt es beim bereits Gemahlenen oft vor, dass man hier als Endkunde mehr oder weniger betrogen wird. Also klar, man will hier schnell Geld machen mit dem teuersten Gewürz, weil man weiß, wenn Safran oben steht, kann man viel dafür verlangen, weil, wie wir wissen, beim Echten ist viel Arbeit dahinter. Nur gibt es halt auch ein paar findige Geschäftsleute, um es mal so nett zu nennen, die auf die Idee kommen, okay, ich nehme minderwertige Ware und vermischt es zum Beispiel mit Gelbwurzel, auch bekannt als Kurkuma. Und da habe ich dann einen Effekt, ich habe etwas Rotes drinnen, gebe ein bisschen mal etwas Rotes, gebe ein bisschen gemahlenen Kurkuma dazu und erziele mehr oder weniger von der Färbung her gesehen den gleichen Effekt wie mit Original-Safran. Aber bezüglich Betrug erzähle ich euch später noch ein paar Sachen mehr, kommen wir lieber mal wieder zu unserem normalen, echten Safran zurück. Bevor der verwendet werden kann, muss er zunächst getrocknet werden. Das heißt also, wenn ich Safran ernte und die Blütenstempel zupfe, kann ich das nicht sofort in der Küche verarbeiten. Nein, nein, nein. Der muss erst getrocknet werden. In Österreich wird das zum Beispiel nach einer Methode gemacht. Da werden die Blütenstempel für 24 Stunden bei 50 Grad Celsius getrocknet. Und das ist ein extrem heikler Vorgang. Also da muss man wirklich viel Gefühl dafür haben und sich auskennen. Denn das Problem, das ich hier habe, wenn ich Temperaturschwankungen habe, nach oben, nach unten, hat das massive Auswirkungen auf meine Safranqualität. Mache ich es zu kühl, wirkt sich zum Beispiel negativ auf den Geschmack aus, weil er zu feucht bleibt. Bleibt ein bisschen bitter. Das wollen wir nicht haben. Auch die Färbung funktioniert nicht so, wie wir es gerne hätten. Würde ich ihn zu stark austrocknen, wirkt sie sich auch extrem schlecht auf unseren Geschmack aus. Also auf den Geschmack des Safran meine ich natürlich. Bei dieser Variante, wenn man sie richtig macht natürlich, hat man den Vorteil, dass man hier mehr oder weniger das natürlichste und reinste Aroma beim Safran erreicht. Es gibt aber auch noch andere Varianten, wie ich den Safran trocknen kann. Und zwar die traditionelle Variante wäre das Rösten des Safran. Und da wird er einfach bei hoher Temperatur in einer Pfanne getrocknet und geröstet über echten, also über Feuer, über Holzfeuer. Es bringt mir auf der einen Seite einen wesentlichen Vorteil. Das natürliche Aroma wird bei dieser Trocknungsart verstärkt. Also da erreiche ich ein stärkeres Aroma als bei der bereits vorher beschriebenen Lufttrocknung, so wie es in Österreich üblich ist. Auf der anderen Seite habe ich durch Rußpartikel oder auch den Rauch, der dadurch entsteht, aus negativere, sage ich mal, Auswirkungen auf den Geschmack, weil ja das ein bisschen das Ganze verunreinigt. Die Industrie trocknet übrigens mit Gasöfen. Das ist natürlich wesentlich geschmacksneutraler. Ich habe weniger Nebengeschmack als bei der traditionellen Methode, aber es gibt natürlich nicht nur Vorteile, es gibt auch einen Nachteil. Obwohl ich jetzt hier keine Verunreinigung habe, ja, es kommt hier im Gegensatz zu der Lufttrocknung oder der Röstung über Feuer zu einem nicht so intensiven und reinen Geschmack. Also den reinsten Geschmack habe ich bei Lufttrocknung und den intensiven gewinne ich bei der Röstung. Bei der Gastrocknung habe ich das wiederum nicht. Tja, was ist jetzt wohl nun die beste Variante? Das soll, würde ich sagen, jeder für sich selbst entscheiden. Übrigens auch nach der Trocknung kann ich den nicht gleich verwenden. Wie bei vielen Produkten müssen die auch erst reifen, denn damit er seinen vollen Geschmack entwickeln kann, benötigt der Safran noch eine gewisse Reifephase. Bei den österreichischen Produzenten beträgt diese so in etwa 2 Wochen herum. Der Safran ist ja vom Gewürz her eine sehr würzige Zutat, um es mal so zu nennen. Ich finde, sie schmeckt leicht nussig. Man hat auch teilweise so einen dezenten erdigen Geschmack. Hat man einen relativ jungen Safran, also einen noch nicht so lang gereiften, erkennt man auch durchaus eine Bitternote. Die verliert er aber immer mehr, desto länger ich ihn lagere, desto mehr minimiert sich diese bittere Note. Ebenfalls typisch für noch jungen Safran kann sein, dass er eine gewisse Honignote entwickelt. Also wenn ich ihn esse, kann ich typische Charakteristika von Honig schmecken. Und was natürlich auch noch sehr, sehr typisch für Safran ist, die Gelbfärbung. Wir kennen doch sicherlich das alte Kinderlied Backe, Backe, Kuchen, oder? Da gibt es also eine Strophe, Safran macht den Kuchen gel. Ja, okay, gel ist eine alte Bezeichnung für gelb, hat man früher gesagt. Früher hat man Safran zum Beispiel auch zum Gelbfärben von Kuchen verwendet. Wird, glaube ich, heute auch noch gemacht, aber früher war das halt, ich sage mal, mehr State of the Art als heutzutage. Also Safran, wie man sieht, kann man sowohl beim Kochen als auch beim Backen verwenden. Wobei, wenn man wirklich jetzt nur einfärben will, würde ich persönlich euch den Tipp geben, greift es lieber zum Kurkuma. Das ist wesentlich billiger und man erreicht dadurch auch, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne gelbe Farbe. Kommen wir ein bisschen zu den Qualitätsstufen des Safran. Die Fäden. Safran kann man mehr oder weniger in 2 Qualitätsstufen einteilen oder kaufen. Auf der einen Seite haben wir die exklusivste Variante, das wäre der elegierte Safran. Hier kauft man nur die sogenannten Narbenäste. Und das entspricht einfach der höchsten Qualitätsstufe, die man überhaupt kaufen kann. Also das ist absolut rein. Die nächste Stufe dann darunter wäre der naturelle Safran. Bei dem ist es erlaubt, dass bis zu 10% der Griffelteile dabei sein dürfen. Griffelteile versteht man, und entschuldigt bitte, wenn mir Botaniker zuhören und meine Erklärung jetzt sehr, wie soll man sagen, rudimentär klingen mag oder, naja, vielleicht nicht so ganz richtig. Unter den Griffelteilen versteht man jenen Teil, der mehr oder weniger diese Blütenstempel zusammenhält. Also auf der unteren Seite kann man das Ganze dann finden von diesem Blütenstempel. Das darf eben bei diesem Naturell dabei sein. Safran aus Österreich muss übrigens durch eine dreifache Qualitätskontrolle, und das wird dreimal per Hand von den Arbeiterinnen und Arbeitern selektiert. Zunächst bei der Ernte. Danach werden die Spitzen von der Blüte gelöst, da wird auch hier darauf geachtet, auf die Qualität, und last but not least beim Verpacken. Und apropos Qualität, jetzt kommt es mal zum Thema Fälschung und wie ihr sicher gehen könnt, dass der Safran, den ihr erwerbt, wirklich echter Safran ist, weil man will ja keine Katze im Sack kaufen. Also am sichersten geht man einfach, wenn man immer nur Fäden kauft. Das gibt es eigentlich von jedem Hersteller und da fällt der Betrug einfach am schwierigsten. Da kann man auch betrügen, klar. Aber es ist wesentlich schwieriger, als wenn ich gemahlenen kaufe. Es kann nämlich sein, dass vielleicht nicht so schöne Safranfäden zusätzlich gefärbt werden, damit es dunkler wirkt und man denkt, puh, das ist eine ganz hohe Qualitätsstufe. Kann sein. Es kann auch sein, dass der mit Wasser und anderen Stoffen ein bisschen schwerer gemacht hat, damit man auch glaubt, man kauft mehr. Und ja, es ist im Eigentlichen wesentlich weniger. Beim Gemahlen ist natürlich die Möglichkeit, einem zu betrügen, viel, viel größer. Was zum Beispiel beliebt ist, dass einfach Blätter vom Klatschmohn gemahlen werden. Ihr wisst, rote Blütenblätter, die werden getrocknet gemahlen, ja, fällt den wenigsten vielleicht auf. Und das Ganze mit Kurkuma versetzt, bingo, ich habe einen super Fake-Safran. Ja, andere verwenden gern Paprikapulver. Dann wird auch gern die Färberdistel verwendet. Und wie bereits erwähnt, man versucht eben beim Gewicht ein bisschen zu betrügen und versetzt das Ganze mit Wasser, Glycerin und Honig, um dadurch einfach ein höheres Gewicht zu haben und noch mehr zu verdienen. Ja, und aufgrund dieses mehrfachen Betrugs hat man dann eigene Prüfverfahren entwickelt, um die Echtheit des Safrans feststellen zu können. Die älteste Variante wäre, dass man den Safran in Natronlauge gibt. Wenn ich das mache und echten Safran habe, bleibt oder wird die Flüssigkeit gelb, so wie wir es vom Safran mehr oder weniger erwarten würden. Hätte da jemand die findige Idee gehabt, ein bisschen Kurkuma beizumischen, ja, dann kann man ihn mit der Methode super leicht entlarven, denn dann wird das Ganze trüb und verfärbt sich rot und nicht gelb. Es gibt aber auch ein internationales Prüfverfahren. Genau gesagt sprechen wir hier von der ISO 3632-2. Und das ist eine in Spanien entwickelte Methode. Und diese unterteilt den Safran mehr oder weniger in 4 Qualitätsstufen. Primär ausschlaggebend bei diesem Verfahren, so hätte ich es gelesen, wäre mal die Färbekraft des Safran. Weiters auch wichtig sind das Anbaugebiet und das Trocknungsverfahren. Diese Faktoren haben alle Einfluss auf die Bewertung der Qualität des Safrans und so kann man auch dann die Betrüger mehr oder weniger mit den ganzen Tricks extrem einfach entlarven. Zusätzlich gibt es dann noch jede Menge nationale Bewertungsverfahren, die eingesetzt werden, um mehr oder weniger die Qualität des Produkts zu bestimmen. Und ein Punkt noch vielleicht zum allgemeinen Teil. Wie einige andere Gewürze kann auch unser Safran toxisch sein. Safran ist ein Gewürz, das man durchaus mit Respekt behandeln sollte, aber keine Sorge. Die Mengen, die man konsumieren muss, damit es wirklich gefährlich wird, sind schon durchaus etwas größer. 1,5 Gramm Safran pro Tag pro Person für erwachsene Menschen sind absolut unbedenklich. Und 1,5 Gramm sind in etwa das, was man so pro Packung kauft, was in so einer normalen Packung drinnen ist. Und ihr wisst, davon brauche ich ja nicht alles. Also von daher ist das schon mal äußerst bedenkenlos. Wenn man so 5 bis 10 Gramm konsumiert, naja, das war nicht mehr so gut. Denn da werden dann erste toxische Erscheinungen, wie zum Beispiel Schwindel, man bekommt rauschartige Zustände. Darum wurde ja Safran einige Zeit auch als Rauschmittel verwendet, vor allem in der Antike etc. Führt zu Benommenheit, Erbrechen etc. etc. Die letale Dosis, sprich die tödliche Menge bei Safran, wäre 20 Gramm. Aber keine Sorge, so viel Safran kann man unmöglich konsumieren. Das wäre vom Aromatischen her viel zu viel. Das sind, ja, auch extrem teuer. 20 Gramm Safran, das kostet schon eine Menge Geld. Und ich glaube nicht, dass es einen das wert ist. Also, wie gesagt, keine Sorge, was den Safran betrifft. In den Gerichten kommt eigentlich immer weniger als 1,5 Gramm rein. Somit ist man immer auf der sicheren Seite. Und vor allem darf man nicht vergessen, wenn ich jetzt einen Risotto Milanese oder was auch immer koche, wo ich Safran reingebe und ich gebe auch 1,5 Gramm rein, ja, das verteilt sich ja aufs Gericht. Und ich konsumiere das nicht alleine. Es wird vielleicht für 4 Personen gedacht sein und dann, ja, 1,5 durch 4 ist auch weit weg von dem, was für uns, wie soll man sagen, gefährlich werden kann. Gut, also ich denke, über den Safran wissen wir jetzt sehr viel Allgemeines. Und jetzt können wir uns mal die Frage stellen, wo kommt denn der Safran eigentlich her? Tja, ich sag's euch gleich, man weiß es nicht so genau. Definitiv sagen kann man, dass Safran bereits lange bekannt ist. Und zwar dürfte die Menschheit ihn schon seit 5000 Jahren in etwa her schätzen. Doch die eigentliche Quelle, woher der jetzt wirklich stammt, ist eigentlich unklar. Es gibt verschiedenste Theorien. Möglicherweise kommt er aus Griechenland, der Türkei, Vorderasien, dem Hochland von Kaschmir, Iran oder dem heutigen Afghanistan. Zurzeit vermuten Historiker, dass der Ursprung des Safran auf Kreta liegt. Denn auf Kreta gibt es einige Beweise der Hinweise darauf, dass man hier Safran schon sehr lang kultiviert. Und zwar geht das Ganze auf 2000 vor Christus zurück. Und zwar konnte man hier nachweisen, dass hier die vermutliche Urform unserer heutigen Safranpflanze, dass man die da schon kultiviert hat. Wandmalereien in Knossos zum Beispiel, weil sie auf Kreta liegt, die man so auf das Jahr 1500 vor Christus in etwa datiert, zeigen zum Beispiel Menschen bei der Ernte beim Sammeln des Safran. Zu jener Zeit war der aber noch kein Gewürz, so wie wir es heute kennen. Damals war das ein begehrter Duftstoff, weil Safran, muss ich sagen, riecht traumhaft gut, und ein Färbemittel. Aber auch in der Medizin haben die Griechen das eingesetzt, und da vor allem in der Sexualmedizin. Ja, man höre und staune. Denn, so sagte man damals, soll der Safran den Geschlechtstrieb junger Männer extrem verstärkt haben, aber auch bei Frauen soll der Konsum von Safran die Libido erhöht haben. Noch bis im Mittelalter hat man ihn in der Sexualmedizin verwendet. Und zwar haben Hebammen den Safran seinerzeit gerne den gebärenden Frauen verabreicht, da man der Meinung war, dass er krampflösend ist und somit die Geburt etwas erleichtert. Hat man zu viel gegeben, hat er leider zum Abort geführt. Warum auch, ich habe es vorher erklärt, wegen der hochtoxischen Wirkung, wenn man da einfach zu viel erwischt. Nicht in der Medizin, sondern auch in der griechischen Mythologie kann man den Safran immer wieder finden, und da ist er sehr tief verankert. Zum Beispiel die Göttin Eos, das ist die Göttin der Morgenröte, und dieser wurde der Safran geweiht, da eben die morgendliche Sonne mehr oder weniger die Farbe des Safran hat. Aber auch Zeus und Hera sagt man nach, dass sie mit Safran etwas zu tun hatten. Denn der Legende nach, der Sage nach, soll überall, wo der Safran erblüht sein, wo Zeus Hera geliebt hat auf griechischem Boden. Also wenn ihr dort irgendwo Safran erkennt und das seht, wisst ihr, da war der Zeus mit der Hera mal zugange. Die Ägypter, die haben den auch geschätzt, nur die haben ihn wieder in der Kosmetik verwendet. Und zum Einbalsamieren der Mumien. Die Römer schätzten ihn ebenfalls, und zwar die primär wegen des Geruchs. Die streuten die Blüten gerne in Theatern und Hallen, um einfach einen angenehmen Duft zu verströmen. und das finde ich besonders interessant, die Römer parfümierten mit Safran ganze Teiche, um darin zu baden, weil da sagte man dem Ganzen dann auch heilende und wohltuende Wirkung nach. Erst im 8. bis 9. Jahrhundert nach Christus brachten die Araber den Safran dann als Gewürz nach Europa. Damals aber war er schon teuer und war auch somit nur den Adeligen und Reichen vorbehalten. Ach ja, und Safran, das Wort, stammt übrigens auch aus dem Arabischen, nämlich von Azafran. Und das bedeutet nichts anderes als sowas wie viel Gelb. Und spannend ist vor allem, finde ich, dass in vielen Sprachen dieses Gewürz sehr ähnlich klingt. Zum Beispiel im Lateinischen spricht man vom Safranum, im Englischen vom Saffron, im Französischen, ich hoffe die Aussprache stimmt, auch vom Safran, nehme ich an. Ja, und dann gibt es noch viele andere Sprachen, wo das auch mehr oder weniger aufs Gleiche hinausgeht. Und was auch spannend ist, in alten Sprachen, zum Beispiel Altgriechisch, Althochdeutsch etc., hatten die Färberdistel, Safran und Kurkuma in etwa den gleichen Namen. Und da geht man heute davon aus, das kommt deswegen, da man diese drei Sachen eben als gelbes Färbemittel verwendet hat. Schauen wir uns mal an, Safran in Österreich. Und jetzt kommt es nämlich zum wirklich Spannenden und das ist ja das, was ich in meinem Podcast, wenn ich für euch recherchiere, so spannend finde, dass ich da auf Sachen draufkomme, die ich mir so nie gedacht hätte. Denn, Achtung, bis vor 100 Jahren war Österreich der Inbegriff von hochwertigen Safran in ganz Europa. Der Sage nach kennt Österreich oder Wien, um es genauer zu sagen, den Safran seit dem 12. Jahrhundert. Nämlich gab es eine gewisse Hulda von Rauenstein. Das ist die Heldin der Spinnerin am Kreuz. Und die versprach sich jenem Kreuzritter als Frau, der das angenehmste und nützlichste aus dem Heiligen Land von den Kreuzzügen mitbringen würde. Ja, und dann gab es einen Ritter, der brachte eben eine Safranpflanze als Liebesgabe und da war unsere Hulda so begeistert, und bot sich ihm als Frau mehr oder weniger an. Und man sagt, von da an war der Safran in Österreich heimisch. Wie gesagt, ist nur eine Sage, das sollte man natürlich nicht für bare Münze nehmen. Man, die Spinnerin am Kreuz gibt es, die findet man in Wien an der B17. Ist ein Denkmal, die eben auf diese Sage erinnert, aber auf das will ich jetzt nicht genauer eingehen. Wie er jetzt denn wirklich zu uns gekommen ist, kann man eigentlich heutzutage historisch nicht mehr eindeutig nachweisen. Fakt ist aber, im 15. bis 19. Jahrhundert wurde der Safran in Österreich großflächig angebaut. Hauptanbaugebiet war Niederösterreich, da vor allem die Wachau. Und die Stadt Krems an der Donau entwickelte sich quasi zum Zentrum des europäischen Safranhandels. Und warum gerade dort? Weil eben die Wachau eines der Hauptanbaugebiete war. Die hatte nämlich ideale Bedingungen für den Safran. Also nicht nur für die heutzutage noch immer sehr geschätzten Marillen, nein, auch für den Safran. Aber auch Gegenden rund um das niederösterreichische Maisau oder Ravelsbach, was ja alles da so um den Mannhardtsberg liegt, sind bekannt dafür, auch das Tullner Feld. Ja, und selbst in Wien wurde Safran im großen Stil angebaut, zum Beispiel in der Region um den heutigen Albertinerplatz. Da wurde sehr viel angebaut. Auch zum Wiener Gebiet zählten damals noch die Anbaugebiete rund um Klosterneuburg und Chorneuburg. Und die wurden dann, weil einfach mehr Platz dort war, später dann zum Hauptanbaugebiet von Wien. Aber auch in Österreich, Burgenland und der Steiermark wurde der Safran im großen Stil angebaut. Man muss sich vorstellen, im Jahre 1807 zum Beispiel exportierte das Bundesland Niederösterreich 4 Tonnen Safran. 4 Tonnen. Ich habe euch ja vorher erzählt, wie viel man für ein Kilogramm benötigt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für gigantische Anbauflächen das gewesen sein müssen. Und selbst Wien exportierte zur gleichen Zeit, also nicht zwingend im Jahr 1807, also um den Dreh herum, 2 Tonnen Safran pro Jahr. Die Qualität des österreichischen Safrans war so hervorragend, dass man in späterer Folge nur noch vom Crocus austriacus sprach. Und er galt als der hochwertigste in ganz Europa. Er wurde zum Beispiel dem ebenfalls sehr, sehr hochwertigen Safran aus Frankreich vorgezogen. Und wir wissen ja, die Franzosen sind spezialisiert auf hochwertige Lebensmittel, aber der österreichische Safran galt zu jener Zeit als der hochwertigste schlechthin. Tja, wie wir wissen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und Ende des 19. Jahrhunderts hatte leider der Safran sein Ende in Österreich. Da kam der Anbau leider zum Erliegen. Es hatte jedoch kein Krieg die primäre Schuld daran. Nein, es war ein Problem, das uns heutzutage auch noch immer trifft, nur damals etwas ein bisschen anders, nämlich der Klimawandel. Es wurde immer kälter und kälter und der Frühfrost kam immer mehr und das zerstörte die Pflanzen einfach. Zwischen den Weltkriegen wurde noch ein bisschen Safran in Österreich kultiviert, nämlich im Südburgenland, um es genauer zu sagen, in Marktallhau. Aber dann kann man de facto eigentlich komplett zum Erliegen. Man vereinzelt gab es noch in Privatgärten in der Steiermark etwas zum Crocus austriacus, aber dann wurde es immer weniger und weniger und ja, bis eigentlich dann fast gar nichts mehr da war. Aber 2005 kam dann mehr oder weniger wieder der Aufschwung. Man hat sich besonnen auf diese alte Pflanze und kultiviert wieder erneut im Burgenland. Mittlerweile auch in der Wachau und wieder in Oberösterreich. Natürlich nicht mehr mit diesen Erträgen wie seinerzeit. Mit den 4 Tonnen, was man so pro Jahr exportiert hat, nein, das natürlich nicht mehr. Man hat kleinere Anbauflächen und besinnt sich wieder auf Safran mit extrem hoher Qualität und das wird von unseren Bauern auch heutzutage wieder erreicht. Man setzt hierbei auch auf alte Traditionen, was die Kultivierung etc. betrifft. Aber wie gesagt, von den Mengen her eher kleiner und dafür halt Top-Qualität. Ja, das war jetzt heute wirklich ein sehr langer Theorieblock. Aber ich finde, er war sehr, sehr spannend, weil über den Safran kann man so viel sagen. Und vor allem, ich finde diese Geschichte, die er mit Österreich hat, ist wirklich beeindruckend. Weil das hätte ich mir, um ehrlich zu sein, vor der Recherche nicht so in dem Stile gedacht. Aber gut, kommen wir jetzt endlich zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich mir gedacht, präsentiere ich euch ein Safran-Risotto auf österreichische Art. Und für 3 Portionen benötigen wir 160 Gramm Risotto-Reis, 50 Gramm Speck, eher mager, eine kleine Zwiebel, 5 Stück Paradeiser, 0,75 Liter Gemüsebrühe, 5 bis 6 Safranfäden, eventuell auch etwas mehr, das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen, Salz, Butter und last but not least etwas geriebenen Hartkäse, wie zum Beispiel Parmigiano oder Grana Padano etc. Man, okay, nicht so österreichisch, aber zu einem Risotto, finde ich, gehört das doch dazu. Im ersten Schritt beginnen wir mit der Zwiebel. Die müssen wir schälen und im Anschluss schön klein würfeln. Gleiches machen wir auch mit dem Speck. Naja, okay, schälen tun wir den natürlich nicht, aber wir würfeln ihn mal klein, würde ich sagen. Die Paradeiser werden gehäutet, entkernt und anschließend in Würfel geschnitten. Kleiner Tipp noch am Rande, wie kann man sich beim Häuten von Paradeiser leichter tun? Die schnelle Variante ist, so circa 1,5 bis 1,7 Liter Wasser im Wasserkocher zum Kochen bringen und im Anschluss die Paradeiser einfach damit überbrühen. Also ich gebe das nicht mehr in die Abwasch rein und überbrühe es dann mit dem Wasserkocher. Funktioniert tadellos. Alternativer kann man das Ganze auch in den Dampfgarer geben. Dort dauert es natürlich wesentlich länger, aber ist auch eine Variante, wie man das leichter lösen kann. Oder, was noch ginge, das Ganze blanchieren. Die schnellste Variante ist aber einfach mit kochendem Wasser aus dem Wasserkocher übergießen, weil der braucht in der Regel nicht sonderlich lange, bis der das Wasser zum Kochen gebracht hat. Danach erhitzen wir einen Topf und geben mal den Speck hinein, um den auszulassen bzw. anzubraten. Wenn er dann genug Fett gelassen hat, fischen wir den ganzen raus und geben ihn mal in eine extra Schüssel, das wir auch zur Seite stellen. Danach geben wir noch etwas Butter in den Topf hinein und lassen die schmelzen. Und darin dünsten wir dann unseren Zwiebel schön glasig. Danach fügen wir den Reis hinzu und dünsten ihn ebenfalls, wie es bei Risotto typisch ist, ein bisschen mit in der Butter und in dem Fett vom Speck. Danach löschen wir das Ganze mit etwas Brühe ab und lassen es ziemlich stark einreduzieren. Wenn wir das haben, geben wir immer so nach und nach etwas Brühe hinzu. Beim Risotto bitte nie alles auf einmal reingeben, immer nur so viel, dass es gerade bedeckt ist. Und wenn dann der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, geben wir wieder erneut was dazu. Und das Ganze machen wir natürlich immer bei offenem Deckel. Das lassen wir immer leicht köcheln bei offenem Deckel. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um unseren Safran zu mahlen. Und den geben wir dann, sobald er gemahlen ist, auch dazu und rühren es gleich um, damit sich das schön verteilt und dann sollte man relativ schön die Gelbfärbung sehen. Alternativ kann man aber auch die Fäden reingeben, wenn man möchte. Färbt er nicht so schnell und so intensiv, aber funktioniert im Grunde nach einiger Zeit genauso. Wenn wir das haben, kommen dann die Paradeiserwürfel und der Speck dazu. Das heben wir einfach schön unter. Lassen es noch ein bisschen weiter köcheln und zwar so lange, bis wir eine schön cremige Konsistenz von der Soße oder von der Flüssigkeit her erreicht haben. Da sollte dann der Reis im Idealfall noch schön bissfest sein. Wer will, das nicht so bissfest haben möchte, kann noch ein bisschen Wasser dazugeben und es weiter kochen lassen, damit der Reis weicher wird. In der Regel isst man es eher bissfest, aber meine Geschmäcker sind verschieden, von daher einfach ein bisschen Wasser dazugeben, damit ihr den noch weiter dünsten könnt, also kochen könnt den Reis, und damit er weicher wird. Sobald ihr dann eure gewünschte Konsistenz erreicht habt, nehmt ihr den Topf vom Herd und hebt ein bisschen vom geriebenen Hartkäse unter. Da kommt der Deckel drauf und dann so für schwache 5 Minuten, würde ich sagen, ziehen lassen. Das wirkt sich äußerst positiv auf die Cremigkeit und auf den Geschmack des Risottos aus. Und last but not least, wer möchte, kann dann das Gericht noch mit etwas Salz abschmecken. Dazu dann ein schöner grüner Salat, ein Grazer Krauthäuptl, ein Chinakohl oder was auch sonst so liegt dazu und ihr habt ein wirklich wunderbares, schönes, aromatisches Abendessen. Bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich noch ein paar administrative Punkte wieder ansprechen. Und zwar hat der Gabelbissen Podcast, ich habe es glaube ich in der letzten Folge erwähnt, bin mir nicht 100% sicher, ab sofort, auf jeden Fall hat er ab sofort einen eigenen Account bei Twitter. Wenn ihr dort dem Gabelbissen folgen wollt, also nicht nur mir, mit auch mit meinen privaten Sachen etc., dann folgt bitte @gabelbissen.at, alles zusammengeschrieben. Ich verlinke es euch auch in die Shownotes, den Account, damit ihr gleich direkt hinkommen könnt. Und ab sofort, das hängt auch mit dem zusammen, werden alle 3 Social Media Kanäle von mir synchron geschalten. Das heißt, federführend wird von mir auf Twitter gepostet. Und dann pushen andere Dienste eben die Nachrichten zu Telegram und in Facebook. Die meisten Komfort habt ihr neben Twitter dann bei Telegram, weil da werden auch die Bilder mit übernommen. Aber im Endeffekt könnt ihr mir auf allen 3 Kanälen folgen und ihr bekommt überall jetzt die gleichen Meldungen zu Gesicht. Gabelbissen Basics ist erfreulicherweise sehr, sehr gut angekommen. Ich habe hier wirklich überdurchschnittliche Downloadzahlen. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und was mich noch mehr freut, das positive Feedback, das ich von euch erhalten habe, in Form von Kommentar und über Telegram und Twitter habe ich da was bekommen. Sehr viel Positives, eigentlich nur Positives, muss ich sagen. Und es hat mich natürlich dazu beflügelt, dass die Idee gut ist und ich weiterhin solche Folgen produzieren werde. Gabelbissen live. Einige Versuche habe ich bereits gemacht. Heute bei dieser Aufnahme wollte ich es wieder machen, hat aber dann irgendwas dann nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber bis dahin hat es euch immer recht gut funktioniert, aber eben halt noch nicht 100% ideal. Zurzeit ist es zum Beispiel nur möglich, wenn ihr euch über den Teamspeak-Server der PodWG connectet. Ich möchte aber auch haben, dass das Ganze dann ohne Teamspeak läuft, dass man das vom Smartphone, Browser, wurscht wo, öffnen kann und wenn man möchte, ein bisschen so bei einer Gabelbissen-Produktion einmal mithören kann, wie oft verrede ich mich, etc., etc. Von daher wird es in nächster Zeit immer wieder verschiedene Tests geben. Wenn ich das mache, wird es dann natürlich über die Social-Media-Kanäle angekündigt. Generell muss ich aber noch dazu sagen, möchte ich das dann in Zukunft nicht bei jeder Aufnahme machen, sondern nur bei ein paar ausgewählten Sendungen möchte ich das, dieses Feature dann oder diesen Service anbieten. Und einen Punkt hätte ich noch. Wenn ihr ein wenig Zeit habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Gabelbissen Podcast positiv bei iTunes bewertet. Sprich, eine kleine Bewertung und eine kleine Rezension bei iTunes für mich hinterlässt. Würde mich sehr, sehr freuen, denn desto mehr Bewertungen, desto mehr pusht Apple den Podcast in die Höhe und das bringt natürlich neue Hörer, sprich ich kann viel mehr Leuten noch erzählen, was es denn so alles mit österreichischer Küche auf sich hat. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal die ein oder andere Bewertung im iTunes Store schreiben könnt. Was ich übrigens ein bisschen eigenwillig finde, die Bewertungen werden länderspezifisch gruppiert. Sprich, ein Österreicher ist nur mal über den österreichischen iTunes Store ersichtlich und deutsche User über den deutschen, Schweizer über den Schweizer etc. etc. Ja, warum auch immer soll so sein. Gut, aber jetzt wirklich genug für die heutige Folge. Solltet ihr noch Fragen zum Safran, zur Verwendung etc. haben, dann wisst ihr, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich helfe euch natürlich so gut es geht weiter. Dann bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.